Land bereit und die Zeit ist begierig zu erscheinen. Eile, mein Friedrich, sie wartet auf dich. Eile, eile, mein Friedrich, eile, sie wartet. Sie wartet auf dich. Zeit ist begierig zu erscheinen. Eile, mein Friedrich, sie warten auf dich. Eile, eile, mein Friedrich, eile, sie wartet, auf dich.